Der Siegeszug der narrativen Turbotechnologien. In den ersten paar hunderttausend Jahren der menschlichen Mediengeschichte passierte sehr lange Zeit sehr wenig. Aus narrativer Sicht begann alles mit der Oralität der nomadischen Kulturen, die irgendwann von Höhlenmalereien und ersten Gravierungen unterstützt wurde. Die ersten Schriftkulturen der Antike gingen über auf die Dokumente der klerikalen Monopole im Mittelalter, bis endlich mit der Erfindung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg 1440 in Mainz die exponentielle Phase unserer Medienentwicklung ihren Anfang nahm. In den knapp 600 Jahren seitdem hat sich unsere Medienwelt in einer Weise verändert, wie es in den 60.000 Jahren zuvor nicht annähernd der Fall war. Und in den 30 Jahren seit Erfindung des Internets wiederum hat sich unser Umgang mit Medien um ein Vielfaches stärker verändert als in den 100 Jahren seit dem Siegeszug der Massenmedien. Wie bitte? Mögen Sie nun fragen, sofern Sie dieses Buch auf totem Holz lesen, ähnlich wie die Menschen zu Gutenbergs Zeiten es taten. Wo ist denn diese Veränderung? Greifen Sie schnell zu Ihrem Smartphone, wenn Sie es nicht schon in der Hand halten, ist es sicher nicht weit weg, und suchen Sie nach Gutenberg. Klicken Sie auf den Link, der zum Projekt Gutenberg führt, eine Seite des kostenlosen, von unzähligen Freiwilligen zusammengetragenen Lexikons namens Wikipedia, welches nicht weniger als nahezu das gesammelte Wissen der Menschheit bündelt. Das Projekt Gutenberg selbst sammelt gemeinfreie Bücher, inzwischen über 60.000 Titel, die von Freiwilligen digitalisiert und Korrektur gelesen wurden. Fußnote: Im Sommer 2021 war die amerikanische Seite des Projekts wegen einer Urheberrechtsklage für deutsche Userinnen leider nicht erreichbar. Eine rein deutsche, hierzulande zugängliche Version des Projekts umfasst immerhin über 10.000 Titel. Ende der Fußnote. Neben literarischen Werken findet man dort auch das komplett entschlüsselte menschliche Genom. Falls Sie das langweilt, können Sie auf einem der vielen großen Streaming-Anbieter wie Netflix oder Amazon für den Preis einer Pizza einen schier unendlichen Katalog an jüngeren und älteren Filmen oder Serien samt täglicher Neuerscheinungen konsumieren. Daneben gibt es die in Deutschland reich bestückten Mediatheken des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und die Angebote der Privatsender.